Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 4, 2018, Episode 554, alle gegen die Kleinen. Ja, traurig, was YouTube macht. Sie erhöhen die Hürden für Videokanäle, um beim Partner oder am Partnerprogramm teilzunehmen. Das ist in letzter Zeit so ein richtiges Einprügeln von allen Seiten auf die Kleinen in der YouTube-Community oder allgemein die normalen kleinen Nutzer, Blogger, aber eben gerade momentan im Videobereich besonders stark vertreten. Da gab es mehr auf die Mütze, nicht nur von YouTube. Erst gab es eine auf die Mütze vom Staat. Gut, da ist man nichts anders gewohnt, ja, somit so Dinosauriergesetzen, wenn die dann eben angewendet werden auf Erscheinungen im 21. Jahrhundert, dann kann das natürlich nur in die Hose gehen, ne? So wie mit den Rundfunklizenzen, die man braucht für Livestreams auf YouTube jetzt in Deutschland. Das ist echt der Hammer. Und dann geben manchmal solche Größen wie Gronkh, ja, geben dann tatsächlich nach, brechen ein. Vielen Dank, Gronkh, ja, dass du der Community in den Arsch getreten hast. Anders da kann man das nicht werten. Ja. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Mut gewünscht, ja, so dass man das auch bis zum Ende mal durchzieht und auch mal versucht, ein Urteil zu erwirken. Ja. Du hättest die Chance gehabt. Du hättest die Chance gehabt. Ja. Aber die vielen anderen Kleinen, die können jetzt nur voller Unverständnis gucken, ja, und sich fragen, was geht eigentlich hier für ein Film ab? Naja, aber die haben es jetzt also leichter von der Entscheidung gemacht bekommen bei YouTube, denn die bekommen jetzt auch noch die Möglichkeit entzogen, überhaupt Geld zu verdienen oder überhaupt, was heißt Geld zu verdienen? Oh Gott, das hört sich so an, als ob man so 2.000, 3.000 Euro im Monat, ja, gib mal her, ne, so, ja, cool, ne, ja, schön wär's, ne, nee, aber so diese kleine Anerkennung, diese 5, 10 Euro im Monat, ich weiß, ist lächerlich, jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich gar nicht mal halten vor Lachen, ja, aber viele YouTube-Kanäle, die machen das einfach, wisst ihr, 1 Euro, 2 Euro, ist egal, man hat's nicht umsonst gemacht. Ja, das ist ein anderes Gefühl. Aber nein, auch das wird einem verwehrt. Ja, klar, jetzt ist da die Frage, wie soll man darauf reagieren? Ja, meine erste Reaktion war, F you YouTube, ja, ich gehe woanders hin, wo man die Videos monetarisieren kann. Ja. Dailymotion wäre da zum Beispiel eine Alternative, ja, da sagt man da wohl nicht, dass kleine YouTuber einfach nur Gewürm sind, deren Arbeit nichts wert ist, ja, das sagt man offenbar bei YouTube jetzt, aber nee, als Stockholm-Syndrom geschädigter, ja, fühlt man dann auf einmal ein bisschen anders. Und denkt, naja, ist ja nicht so schlimm, ja, ne? Also, ich meine, ist doch nicht so übel, dass ich wie der letzte Dreck behandelt werde, ja, von dem Anbieter meines Vertrauens, ja, von der Plattform meines Vertrauens. Nein, ist nicht so schlimm, denn irgendwo haben die ja recht, ne? Und so hört man es. Ich weiß nicht, ob das nur Eingeschleime ist von einigen YouTubern, erstaunlicherweise natürlich genau die eben nicht darunter fallen, die eben zum Beispiel, und das braucht man jetzt als Hürde, also mehr als 1.000 Subscriber, mehr als 1.000 Abonnenten, ja, und mehr als 4.000 Minuten Viewtime in 12 Monaten. Also gut, das mit der Viewtime, das übertreffe ich auf jeden Fall, ja, da brauchen wir nicht drüber zu reden, ne? Also ich weiß nicht, Zehnfache oder sowas, ja. Aber die Subscriber, das ist vollkommen utopisch, wenn ich mir den Verlauf von meinem, zum Beispiel von meinem privaten YouTube-Kanal, ja, Rio Cook da angucke. Ich bin seit 2008 dabei und habe eine zweistellige Anzahl von Subscribern dort. Und Ich habe nicht einen einzigen Strike bekommen. Seit 2008 nicht einen einzigen Strike. Ja, Community Strike. Und trotzdem teilt man mir jetzt per E-Mail mit, sogar recht barsch, ja, dass das YouTube-Partnerprogramm beendet wird am 20. Februar, sofern ich nicht bis 20. Februar 1000 Subscriber bekomme. Vielen Dank. Das ist natürlich vollkommen utopisch. Ja. Das ist auch utopisch hier für The Netcasts, ja, ganz klar. Einmal, weil The Netcasts ja, das ist nicht der einzige Grund, also bitte, ne? Aber ist ein deutscher Kanal. Das heißt, das Publikum ist schon mal gleich sehr stark beschränkt. Da muss man schon, ich weiß nicht, etwas haben, was ich nie verstanden habe. Im Internet muss ich ganz klar sagen, ja. Ich habe es nie geschafft, irgendwie mehr Leute zu ködern. Vielleicht, weil ich das nicht will. Ich will nicht ködern. Vielleicht ist das der Grund. Ja? Auf jeden Fall, das ist etwas, was mir verschlossen geblieben ist. Ja? So kann ich nur im Kopf schütteln, wenn ich deutsche Kanäle sehe mit 4 Millionen und mehr Subscribern, dann denke ich, okay, Moment, wir ausrechnen mal. Deutschland hat etwa 80 Millionen Einwohner, sie haben die 4 Millionen Subscriber, ja, nicht schlecht. Also gut, ich meine, diese Leute haben natürlich hier jetzt keine Bedenken zu sagen dann oder zu denken hier, ist ja nicht so schlimm. Ja. Interessant wird es aber, dass genau die betroffenen YouTuber, die Kleinen, nämlich auch oft denken, naja, ist ja nicht so schlimm, dann wird das die Spreu vom Weizen getrennt, ja, was die offenbar nicht begreifen, dass sie gerade eben zur Spreu degradiert wurden. Ihr seid Abschaum bei YouTube, für YouTube offenbar, ja, die ungeliebten YouTuber, die Kleinen, ja, aber, ja, jeder hat ja die Möglichkeit, groß zu werden. Wie denn? Ja? Mit Geld, ja? Werbekampagnen schalten auf YouTube, ist ja ganz klar. Ja? Aber Moment mal, war das nicht so, man wollte mit seinem YouTube-Kanal ja Geld verdienen, nicht Geld ausgeben? Ja, so funktioniert das nun mal in der Wirtschaft. Ja, ihr müsst erstmal Geld rauspumpen, ja? Und dann könnt ihr auch wieder Geld einnehmen, irgendwann, hoffentlich. Ja? Tja, so ist das. Oder ihr seid einfach ein paar von diesen glücklichen, die, ich weiß nicht, wie gesagt, etwas, was ich nicht weiß, gehabt haben, Glück gehabt haben, großer Bekannteskreis gehabt haben oder zur richtigen Zeit die richtige Clickbait veröffentlicht haben, ich weiß es nicht, und dann klappt das auch. Ne? Ja, gut, wie auch immer. Nein, ich bleib dann trotzdem bei YouTube, ja, vielleicht, weil ich auch Stockholm-Syndrom geschädigt bin oder vielleicht auch, weil ich ganz einfach mir überlege, Mensch, wie viel Geld würde ich denn einnehmen? So wie vielleicht, ich sag's jetzt ganz einfach mal, die Zahlen ist ja eh alles egal, ja, pff. So wie zum Beispiel jetzt bei meinem Ryoku-Kanal, der ist ja freigegeben, weil damals gab es diese Bestimmung nicht 10.000 Views, die habe ich immer noch nicht erreicht bei The Netcasts, ja, ganz komisch, keine Ahnung, warum, aber egal, auch das wieder eine Sache, da könnte ich jetzt eine halbe Stunde drüber jammern, oder rätseln, warum immer noch der größte deutschsprachige Android-Podcast, noch nicht mal 10.000 Views innerhalb von, was weiß ich, wie vielen Jahren da zusammenkriegt auf YouTube. Das ist schon ziemlich heftig. Aber okay, gut, das liegt an mir wahrscheinlich. Naja, egal, auf jeden Fall. Auf Ryokuk, was könnte ich da verdienen dann? Oder was habe ich die ganze Zeit mitverdient? Eben mit weniger als 1.000 Subscribern, ja. Wenn es viel wird, vielleicht so ein 60, 70 Cent pro Monat ist cool, ne? Ja, genau. Also irgendwo rege ich mich dann, für mich persönlich, rege ich mich dann wohl zu stark auf, ja? Denn soll ich jetzt wirklich ein Fass aufmachen für diese paar Cent da, ja? Von daher kann ich vielleicht schon verstehen, dass YouTube auch denkt, das ist ja nicht so schlimm, weil die kleinen Kanäle, die machen ja eh nicht viel. Werbeeinnahmen, wenn die keine Subscriber haben? Ja, was wollen die da mit 2 Euro im Monat? Es geht einfach nur um das Gefühl. Das muss ich ganz klar sagen. Es geht einfach nur um das Gefühl. Ja. Wenn ich jetzt gefragt werde, was kriegst du denn dafür, dass du im Monat oder dass du in der Woche, ja, 20 bis 30 Stunden an deiner Kiste sitzt und Videos veröffentlicht und deine Privatsphäre über den Jordan gehen lässt und hier alles in die Öffentlichkeit bringst, was kriegst du denn dafür? Kriegst du da Geld dafür? Bisher konnte ich sagen, ja. Hab natürlich nicht gesagt, wie viel, ne? Jetzt habe ich es gesagt, aber ist ja jetzt eh egal. Ja. Und dann muss ich in Zukunft sagen, nein. Und dann sagen die, ja, bist blöd. So ist es, ja. Nein, das tut mir furchtbar leid, aber so ist es doch, oder? Ja. Letztendlich geht's ja darum. Ich mache das übrigens hier, komplett, ne? Könnte man sagen, hauptberufliche Beschäftigung. Ja, könnte man sagen, ne? Bin ja Freiberufler und das ist hier mein Job. Ja. Tja, so ist es. Aber egal, jetzt habe ich hier die Hosen runtergelassen. Ne? Nein, ich mache sonst nichts. Das ist das, was ich machen will. Das ist das, was ich machen tue. Aber bisher hat man eben immer noch die Möglichkeit gehabt zu sagen, ja, hier, ne, ich mache das für Geld. Zumindest mal den privaten Kanal. Ne? Ich mache es für Geld. Geil. Okay, das hört sich vielleicht nicht in jedem Gewerbe gut an. Ich mache es für Geld. Vielleicht ist das ja auch jetzt das, was im Internet, auf YouTube eben negativ besetzt ist. Ich mache das für Geld. Du Hure, du YouTube-Hure. Ja? Du machst es für Geld. Ich mach's ohne Geld. Dann bin ich nur eine Nutte. Gott. Ja, Leute. Nein, das sind einfach mal Sachen, da wird man zum Nachdenken angeregt durch diese Vorgehensweise von YouTube. Auf jeden Fall stellt YouTube klar, ihr, die kleinen YouTuber, seid Müll. Der unliebsame Anhang auf YouTube. Das muss einem bewusst sein. Ja. Aber ich habe mir gedacht, so den unliebsamen Anhang, den wird ihr jetzt nicht so einfach los. Ja. So billig kommt ihr mir nicht davon. Ja. Ich bleibe bei YouTube und mache das eben wie bisher. Ja. Auf The Netcast sowieso kostenlos. Das war noch nie monetarisiert, dieser Kanal auf YouTube. Und jetzt wird es wahrscheinlich auch in absehbarer Zeit nicht monetarisiert werden können, weil 1000 Subscriber, egal. Aber warum nicht? Ja? Wir wischen YouTube eins aus. Ne? Subscribe, was das Zeug hält. Auch wenn euch die Themen gar nicht interessieren, subscribe. Ja? Abonnieren bitte. Ja? Es geht um jeden Abonnenten. Ja? Und dann kann ich vielleicht mal irgendwann wieder 20 Cent im Monat verdienen. Ja? Oder was heißt, dann kann ich 20 Cent verdienen, nicht wieder, sondern 20 Cent verdienen. Bei Rio Cook, bei meinem privaten Kanal, da muss ich halt jetzt in den sauren Apfel beißen und die große finanzielle Schlappe von 60 Cent pro Monat Einnahmen muss ich abschreiben, ja, und das wird schon hart, ja. Das ist ein Brötchen oder sogar 3 Brötchen weniger im Monat. YouTube ist schuld, wenn ich Hunger leide. Ja, ich komme jetzt gleich zum anderen Thema, weil, wie gesagt, ich könnte hier jetzt noch eine Stunde jammern, ja, Google, so schlecht die sind bei YouTube und einem Verständnis von der YouTube-Community, ja, gut ist im Verteilen von Arschtritten, so gut sind die auch bei dem Chrome-Browser. Das ist was Vernünftiges, ja. Da hat Google immer geschafft, den Browser ziemlich sicher zu machen. Grund dafür ist unter anderem diese sogenannte Seitenisolation, ja, Sandboxing. Jedes einzelne Tab hat im Prinzip einen eigenen Prozess und ist damit rein technisch abgekapselt von dem anderen Prozess. Das ist eine gute Sache. Nur wenn man beispielsweise jetzt Tabs, ja, wenn die geöffnet werden durch eine Aktion in einem anderen Tab, ja, wird dann eben diese Isolation zum größten Teil ausgehebelt. Ja. Und damit wird nämlich es quasi so, dass die zwei verschiedenen Tabs dann den einen einzigen Prozess miteinander teilen und dann ist ein Sicherheitsaspekt weg. Bei dem Chrome-Browser in der Versionsnummer 63 kann man das zumindest manuell, aber jetzt auch anschalten. Die komplette Seitenisolation. Ja, dazu müsst ihr in die Flex-Einstellung gehen, chrome://flex, ja, und dort könnt ihr dann die Funktion suchen, Site Isolation, und dort die Option Strict Site Isolation auswählen und dort auf Enable klicken. Dann Browser neu starten und man ist komplett abgeschottet oder die Tabs sind komplett abgeschottet. Genau. Etwas leidet darunter, nämlich ein wenig. Die Performance lässt sich aber verschmerzen. So große Unterschiede wird es da nicht geben. Es sei denn, man arbeitet vielleicht mit einem Rechner, der wirklich schon am Limit ist beim Chrome. Dann ja, muss man eben abwägen, ne, was einem da wichtiger ist. Anders lässt sich das halt mal so nicht machen. Dennoch sind die Performance-Unterschiede bei normalen Rechnern so minimal, dass man sie überhaupt gar nicht merkt. Ja, das sollte einem dann die zusätzliche Sicherheit doch wert sein. Google-Server sind auch gut abgesichert. Ja, schon seit Monaten sind die sicher gegen Meltdown und Spectre, denn Google hat ja nicht nur dieses Problem entdeckt, sondern schon Monate vorher die eigenen Server hier gepatcht, sodass die für etliche Monate die einzigen sicheren Server im Netz die von Google waren. Unglaublich, oder? Ja, wieso ist das unglaublich? Nein, das ist ja richtig. Ich meine, die Mitarbeiter, die den Fehler gefunden haben, sind erstmal nur Google verpflichtet. So viel dürfte ja klar sein. Ja. Dass die dann überhaupt nach außen gegeben wurden oder gekommen sind, ist ja eher positiv. Aber die Menschen sind natürlich gern bereit, Google immer wieder also Negative zu unterstellen. Da wird sogar was Positives ins Negative gezogen. Ja, also ich meine, Google hat den Fehler entdeckt, Google hat den Fehler in die Öffentlichkeit gebracht, ja, und somit quasi die Firmen gezwungen zu reagieren, andere Firmen gezwungen zu reagieren für die Sicherheit der Nutzer. Ja. Und jetzt wird einem da ein Strick draus gedreht, weil man selbst schon früher darauf reagiert hatte, ja, und eben hier schneller die Server gepatcht hat. Schon heißt es wieder unfairer Vorteil gegenüber den Mitbewerbern. Ja, da müssen die Mitbewerber eben bessere Sicherheitsexperten einstellen. Ja? Und dann klappt es auch. Ich meine, hallo, die sind da nicht verpflichtet, gefundene Bugs weiterzumelden. Es gibt keine Verpflichtung dafür. Ja? Und das ist auch gut so. Aber es zeigt, dass die Google-Server sicher sind. Wir wissen gar nicht, wie viele Fehler auf den Google-Server gepatcht sind, die eben noch relativ normal sind in anderen, auf anderen Web-Servern. Ja. Von daher ist das, was ich auch schon des Öfteren gesagt habe, halt hier auch wieder richtig. Wenn so jede Firma versucht, ihren eigenen Serverpark zu betreiben, ja, dann ist auch jede Einzelfirma für seine eigenen Sicherheitsprobleme verantwortlich. Und die meisten Firmen haben einfach nicht das Personal dafür, nicht das Geld dafür, um genug Kräfte einzustellen, um gegen die unglaublich großen Bedrohungen aus dem Netz schnell reagieren zu können. Ja. Ich sag euch, es gibt immer noch so viele kleine Firmen, die meinen, ihren eigenen Mail-Server betreiben zu müssen, weil das ja viel sicherer ist, als beim bösen Google seine Mails zu verwalten. Das ist doch unvorstellbar. Stellt euch mal vor, ihr gebt doch alles ab an böses Google, ja? Ja? Und dann ist es doch viel besser, wenn man seinen eigenen Server betreibt, wo man Herr des Servers ist. I am root. Bow for me. Aber in Wirklichkeit, ja, ist man eben dann vielleicht doch nicht ganz so gut, ja, und hat jede Menge Sicherheitslücken offen, so dass immer noch viele Mail-Server von kleinen Firmen als Spam-Schleudern benutzt werden, als Einfallstore und was weiß ich noch alles. Und die Leute wissen das gar nicht. Die wissen das gar nicht, wie viel Spam-Netzwerke und Botnetze auf ihren Servern laufen, weil sie einfach gar nicht überblicken können, was sie da überhaupt tun. Und ich möchte das nicht unbedingt jetzt den Leuten jetzt so arg, wir sind ja keine Idioten, ja, aber das Problem ist nun mal, dass es für ein winziges Team, manchmal sogar nur ein Mann-Team, ja, extrem schwierig ist, den Überblick über alle möglichen Angriffsszenarien behalten. Dafür setzen große Firmen wie Google hunderte von Mitarbeitern ein, die nichts anderes zu tun haben, als sich den ganzen Tag über den Kopf zu zerbrechen, ob der und der Angriff auf den und den Server bei dem Unternehmen gefahren werden könnte. Ja? Die loben auch sogar regelmäßig Summen aus, weil auch obwohl das so eine große Firma ist, die selbst nicht immer alles überblicken können, das wird auch nie möglich sein, loben die Preise aus an andere Sicherheitsexperten und Hacker, wenn die Sicherheitslücken finden, Schwachstellen auf den Google-Servern, dann kriegen die dafür richtig Kohle. Oder auch bei Programmen wie zum Beispiel Chrome. Ja, dann gibt es richtig Kohle dafür. Und von daher, wie sollen das eine kleine Firma machen? Ja? Kleine Firma, ein Admin, ja, wunderbar. Dann kann man nur hoffen, dass die Firma nie ernsthaft aus dem Netz angegriffen wird. Ja? Immer schön kleine Brötchen backen, sonst ist man nämlich weg vom Fenster. So sieht's aus. Gut, dann komme ich mal zu was ganz am Final Fantasy 15. Ja. Spiele dürfen ja in der letzten Zeit nicht fehlen. Final Fantasy 15 kommt jetzt mit einer 4K-HDR-Unterstützung, ja, auf den Rechner. Und ja, da könnt ihr euch schon mal auf was gefasst machen. Ja. Die Fans von 4K, ja, die jeden Pixel zählen am Monitor, ja, die werden dann begeistert sein, dass sie 155 GB freien Speicherplatz brauchen, 16 GB RAM und mindestens eine GTX 1080 Ti Grafikkarte. Sehr gut. Wunderbar. Ich hoffe, ihr habt auch einen guten 4K-Monitor dafür, ja, damit man auch davon was hat. Weil es haben nämlich schon etliche Tests gezeigt, dass die sogenannten 4K-Geräte meistens, ja, eine bessere 1080p-Auflösung bieten, ja, und das 4K eigentlich nur intern zur Verarbeitung ist, aber eben nicht im Panel angezeigt werden. Yep, so sieht's aus, ne? Wunderbar. Aber wie auch immer, 155 GB Speicher ist schon eine ganze Menge. Festplattenspeicher, gerade wenn man mit dem eigentlich fortschrittlichen SSD-System arbeitet, was ja auch sehr, sehr schnell ist, wird es dann doch manchmal eng bei dieser Größe. Da müssen dann schon ein paar andere Spiele mal runter schnell, ja, bevor man dann das Final Fantasy installieren kann. Ich freue mich auch schon auf die Updates dann. Ja. Also ich würde das mir natürlich nicht in der 4K-Version holen, wenn ich mir es überhaupt hole. Ja. Und wenn, dann sowieso nicht auf dem PC, sondern auf der PS4. Da habe ich weniger Probleme, aber selbst dann, es wird angesichts dieser Größe wird es bei der 4K-Auflösung dann sehr interessant werden, wie die Updates ausfallen werden. Ja. Also so Rechner abschalten, jetzt liegt erstmal ein 20 oder 25 GB Update an. Yo! Also dürft ihr natürlich auch nicht vergessen, dass ihr auch für das Spiel, obwohl das dann ein Offline-Spiel ist, würde ich euch empfehlen, 100 Megabit-Anschluss mindestens. Ja. Ich merke es auch an der PS4. Ich weiß gar nicht, wie die Leute das machen mit 16 Megabit-Anschlüssen. Das verstehe ich gar nicht. Ich schalte die PS4 an und dann kriege ich gesagt, okay, also um das Spiel jetzt spielen zu können, muss ich ein Update laden. Dann ziehe ich mir das Update an, dann sind es 5 GB. Bei vielen Spielen sind es 5 GB, manchmal sogar noch mehr. Letztens Call of Duty, 20 GB Update. Wie viele Wochen soll ich denn dann warten, bis ich spielen kann? Es ist schon wirklich bitter. Ja? Und dass bei Offline-Spielen, dass dann auch so große Anforderungen jetzt anfallen, ist auch schon ziemlich nervig. Aber ich denke, da kommt man nicht mehr drum herum. Schlimmer noch bei den MMORPGs, da geht natürlich ohne Update nichts mehr. Oftmals kann man bei den Offline-Games die reinen Offline-Funktionen eben auch noch nutzen, ohne dass man sofort updatet. Von daher kann man es dann besser einteilen, ja. Nicht so bei Online-Spielen, wie zum Beispiel MMORPGs oder 3D-Online-Shooter oder Strategie-Games, die eben direkt als MMO mit dem Server verbunden sind. Da geht nichts mehr. Ja, also auf der PlayStation kann man sich übrigens noch nicht mal in das PlayStation Network einwählen, wenn zum Beispiel ein System-Update kommt. Zum Glück sind diese System-Updates nicht besonders groß. Ja, also meistens geht es da um die Spiele. Aber bei Final Fantasy 14, wenn da ein Update kommt, ja, dann muss man eben warten. Glücklicherweise ist das Final Fantasy 14 zum Beispiel auf der PlayStation 4 relativ relativ klein noch. Ja, weiß nicht, woher das liegt. Vielleicht die Grafik ist jetzt nicht unbedingt, das haut einem jetzt nicht unbedingt vom Sockel, schlecht ist sie nicht, aber wenn ich mir da zum Beispiel Neverwinter angucke, hat Neverwinter da einfach bessere Grafik, aber das Spielprinzip und die möglichen Funktionen, die Community-Funktionen und auch die Möglichkeiten hinsichtlich des Social Lives, ja, in Final Fantasy 14, gefällt mir das Final Fantasy 14 einfach besser. Ja. Das mag auch daher kommen, dass es eben kein Pay-to-Win-Game ist, sondern da müsst ihr monatlich dafür zahlen und dafür könnt ihr auch alles machen, was möglich ist. Zumindest theoretisch, man muss natürlich auch da farmen und Zeiten, Arbeit investieren, um eben sein Char aufzuleveln, ja. Aber es ist trotzdem nochmal was ganz anderes. Ja. Und wie gesagt, die Social Funktionen in dem Spiel sind besonders gut. Sei es jetzt über die modische Kleidung bis hin zum eigenen Haus, das man zusammen mit Online-Freunden einrichten kann. Das finde ich alles schon sehr, sehr witzig und schön. Und das lässt genau das zu, was eben so ein MMORPG auch ausmacht, ja, eine alternative Welt. Ja, das ist für viele auch ein wichtiger Aspekt. Wenn da nicht die Steuerung wäre bei der PlayStation 4 Version, ich krieg sowas von Krise, sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich kann mich da einfach nicht dran gewöhnen, an die Controllerbelegung und das Zielsystem, das Zielauswahlsystem, das ist so furchtbar. Eigentlich hat man kaum eine Chance zu wählen, verlässlich, welches Ziel denn jetzt angegriffen wird. Das dauert alles viel zu lang. Mehrere Tastendrücke sind nacheinander erforderlich, um ein Ziel auszuwählen. Geht gar nicht. Geht überhaupt nicht. Da hätte ich mir gewünscht, das Zielsystem von Neverwinter, wo man halt das Fadenkreuz auf das Ziel richtet und dann einfach den Angriff startet und dieses Ziel wird jetzt nun angegriffen. Und nicht erst Ziel auswählen, Ziel fixieren, dann Angriffstaste. Ja, das geht einfach so nicht. Zwar bietet Final Fantasy 14 auch auf der Konsole die Möglichkeit, mit Tastatur und Maus zu spielen. Das werde ich noch ausprobieren, nur gleich vorneweg, die steht halt im Wohnzimmer, die Konsole, und nicht an einem Schreibtisch. Und dort ist dann eben die Tastatur und Maus ziemlich unpraktisch. Ganz im Gegensatz zum Schreibtisch, ja. Also ich habe am Computer immer Maus- und Tastatursteuerung bei Shootern bevorzugt. Ganz klar, das ist auch das, wo man die meisten Chancen damit hat, in so einem Spiel, in einem schnellen Spiel. Und eben auch bei den MMORPGs ist es natürlich viel, viel besser mit Maus und Tastatur als mit dem Joypad. Nur eben nicht, wenn man auf der Couch sitzt. Ja. Da tut einem entweder nach 5 Minuten das Kreuz weh, wenn man am Tisch so sitzt, ja, und versucht dort zu spielen. Das ist unmöglich in dieser Haltung. Oder man hat eben diese Auflagen auf den Beinen, wo man dann die Tastatur und Maus draufstellt. Das ist dann alles ziemlich wackelige Angelegenheit. Bewegen darf man sich auch nicht, ja. Was bei mir vollkommen unmöglich ist als professioneller Zappelphilipp. Ja. Das geht gar nicht. Da würde mir die Tastatur permanent vom Schoß fliegen. Also das geht auch nicht. Es ist wirklich ein Drama mit dieser Steuerung. Und das ist das wirklich das Einzige, was mich jetzt davon abhält, richtig in Final Fantasy 14 einzusteigen. Ich habe die Testversion heruntergeladen. Ich werde auch nochmal probieren. Zweimal habe ich jetzt probiert, mich mit der Steuerung anzufreunden, wo ich jetzt gesagt habe, okay, heute spiele ich mal Final Fantasy 14 und habe es nicht geschafft. Normalerweise geht es bei der Steuerung von verschiedenen Spielen, ja, innerhalb von 1-2 Stunden, da habe ich mich assimiliert ich habe mich assimiliert, nein. Ich habe mich eingewöhnt und habe dann, das war eine gute Idee, mich assimilieren. Ich assimiliere mich selbst, ja, Widerstand ist zwecklos. Bis ich mich eingewöhnt habe, 1-2 Stunden, dann klappt es normalerweise. Hier absolut nicht. Und das ist für mich einfach ein Zeichen dafür, dass die Steuerung absoluter Dreck ist. Ja. Hoffentlich habe ich jetzt nicht Final Fantasy 14 Fans auf die Füße getreten, denn es gibt nicht nur negative Aussagen zu der Steuerung. Ich habe schon gelesen, dass das die Steuerung auf MMORPGs oder von MMORPGs auf Konsolen grundsätzlich verändert hätte. Ja, hab da vielleicht nicht ganz so den Überblick, inwiefern verändert. Auf jeden Fall ist die Steuerung im Vergleich zu Neverwinter einfach eine Katastrophe und hält mich wirklich davon ab, statt Neverwinter Final Fantasy 14 zu spielen. Schade, weil ansonsten gefällt mir alles sehr, sehr gut. Um jetzt zum Schluss der Sendung wieder den Sprung zu machen zu einem lustigen Video, was bietet sich da besser an? Ja, ursprünglich wollte ich irgendwas über Videoproduktion und die Fails davon bringen, aber nein, ist nicht lustig. Alle gegen die Kleinen, da kann man einfach kein lustiges Video dazu finden. Jedenfalls nicht, wenn man nicht ein totaler Idiot ist. Ja, sorry. Aber ich habe was zu Final Fantasy gefunden. Final Fantasy 14, ein super toll gemachtes, ja, Musikvideo, ja. Auch in Final Fantasy 14 wollen Mädels Spaß haben, ja. Girls just want to have fun, ja. Und das Original von Cyndi Lauper hier in der Coverversion von einem Mann. Hallo, was ist denn hier los? Girls just want to have fun, von einem Mann gesungen. Also, ich weiß nicht, das ist so, wie wenn sich alles Schwarzer vom Typ repräsentieren lässt, irgendwo bei einer Talkshow oder so. Das geht ja gar nicht. Ah, egal. Wie auch immer, ja, es ist super toll gemacht. Es ist absoluter Wahnsinn, schön gemacht. Diese Tanzchoreografien in Final Fantasy 14 würde mich wirklich interessieren, wie die das so schön synchronisiert hinbekommen haben. Absoluter Wahnsinn, ja. Video toll gemacht, guckt es euch einfach mal an, da wisst ihr, was ich meine. Damit sind wir am Ende für diese Woche von der Rios Wochensicht. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Auf YouTube ist die Community, ja, trotz allem, ja. Diskussionsforum bzw. auch Diskussionsmöglichkeit im Videobeitrag. Und Links und Informationen findet ihr jetzt auch dort. Den Feed für Audio findet ihr an der wochensicht.thenetcast.com. Damit wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.